Saul Friedländer ist ein Mann der leisen Töne. Seine Stimme ist leicht brüchig. Er hält seine Rede auf Deutsch, der Sprache seiner Kindheit, die er, wie er sagt, lange verdrängt und vergessen hatte. Seine Worte sind deswegen nicht weniger eindringlich, wenn er über die Vernichtungslager spricht, über die Juden, die lange nicht glauben wollten, was ihnen da gerade zustieß, und von den Nichtjuden, die es nicht wissen wollten. Von der jüdischen Krankenschwester in Paris, die sich 1942 wunderte, wieso schwerkranke jüdische Patienten angeblich zum Arbeitsdienst nach Deutschland abgeholt wurden. Bis sie wenige Monate später selber in Auschwitz starb. Und von dem Unteroffizier Wilhelm Cognides, der in seinem Tagebuch darüber schrieb, wie er mit Bekannten am Zaun des Vernichtungslagers Belzec stand und lachend darüber diskutierte, ob der süße, beißende Gestank wohl vom Giftgas oder vom Krematorium komme. Ende 1942, spätestens aber im Verlauf des Jahres 1943, wussten Millionen Deutsche, dass Juden im Osten systematisch ermordet wurden. Stellt Friedländer sachlich fest. Warum das Entsetzliche geschah, warum ein ganzes Land es geschehen ließ und sich sogar daran beteiligte, hat ihn zeitlebens beschäftigt, als Historiker und als Überlebender. Jetzt warnt er seinen Nationalismus und Antisemitismus überall auf der Welt wieder auf dem Vormarsch. Er habe zunächst gezögert, als er die Einladung erhalten habe, vor dem Deutschen Bundestag zu sprechen, erzählt er, sich dann aber doch dazu entschlossen. Warum? Weil ich wie viele Menschen weltweit im heutigen Deutschland ein von Grund auf verändertes Deutschland sehe. Dank seiner langjährigen Wandlung seit dem Krieg ist Deutschland eines der starken Bollwerke gegen die Gefahren geworden, die ich soeben erwähnt habe. Daraus wachse jedoch auch eine Verpflichtung, schlussfolgert Friedländer. Wir alle hoffen, dass Sie die moralische Standfestigkeit besitzen, weiterhin für Toleranz und Inklusivität, Menschlichkeit und Freiheit, kurzum für die wahre Demokratie zu kämpfen. Zuvor hatte Friedländer, der in Prag geboren wurde und als 10-jähriger Junge versteckt in einem katholischen Priesterseminar in Frankreich den Holocaust überlebt hatte, über den unsagbaren Schrecken gesprochen, den er und seine Familie durchleiden mussten. Seine Eltern waren bei einem Fluchtversuch in die Schweiz von der Schweizer Grenzpolizei verhaftet und an die Deutschen übergeben worden. Beide starben in Auschwitz. Sie hatten beschlossen, dass für ihren einzigen Sohn die Flucht zu gefährlich war und ihn trotz seines Weinens zurückgelassen. Später habe er herausgefunden, dass die Schweizer genau in dieser Woche Paare mit kleinen Kindern nicht auslieferten. Wäre ich dabei gewesen, hätten wir wahrscheinlich in der Schweiz bleiben dürfen. In jenen Tagen waren für Juden rationale Entscheidungen sinnlos. Als Historiker hat Friedländer den Transport, mit dem seine Eltern nach Auschwitz gebracht wurden, genau recherchiert. Transport Nummer 40 brachte 468 männliche, 514 weibliche und weitere 18 nicht weiter gekennzeichnete Personen in den Tod, darunter über 200 Kinder. Ich frage mich oft, ob meine Eltern während der 3 Tage dieser höllischen Fahrt zusammen waren. Falls ja, was mochten sie einen anderen gesagt haben? Und was mochten sie gedacht haben? Wussten sie, was sie erwartete? Die Rede ist wohl einer der letzten großen Zeitzeugenauftritte vor dem Bundestag. Noch dazu von einem der profiliertesten Wissenschaftler der NS-Zeit. Er ist Spezialist für Erinnerungen, der immer mehr Wissen anhäufte, um zu verstehen, was seiner Familie und all den anderen angetan wurde. Er scheute sich nicht, persönliche Erinnerungen der Opfer in seine wissenschaftlichen Werke einfließen zu lassen, brachte beides zusammen, was ihm ausgerechnet von NS-belasteten deutschen Historikern den Vorwurf der Subjektivität einbrachte. Doch dieser subjektive Blick ist es, den die Erinnerung braucht, damit sie nicht zur bloßen Historie wird. Friedländer bekam langen Applaus für seine Rede, die Abgeordneten erhoben sich von ihren Plätzen. Nur 2 AfD-Abgeordnete klatschten nicht mit, standen demonstrativ da mit verschränkten Armen. Einsame Geste des Unmuts gegen die historische Wahrheit und ihren Überbringer.